بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا Beginnt im Namen Allahs, Allahs Segen und Barmherzigkeit unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Ich bezeuge, dass es kein Gott gibt außer Allah und dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Wir waren beim letzten Mal stehen geblieben. Jetzt sind wir beim 455. Hadith auf der Seite 234, im 13. Unterkapitel von Kitab al-Salah. Und da machen wir bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala weiter. Das 13. Unterkapitel lautet, in allen Gebieten Moscheen zu haben. Aisha radiallahu ta'ala anha berichtet, sie sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam ordnete an, dass es in jedem Gebiet eine Moschee geben soll und dass sie gereinigt und parfümiert werde. Samurah radiallahu anhu schrieb an seinen Sohn Suleiman folgendes, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam ordnet uns an, in unseren Gebieten Moscheen zu errichten, um sie richtig zu bauen und zu reinigen. In diesen Hadithen, die Aufforderung, Moscheen in verschiedenen Gegenden zu haben, ist offensichtlich. Entscheidend ist, dass der Begriff im arabischen Masajid oder Singular von Masjid kommt vom Begriff Sajada. Und das ist der Ort der Niederwerfung. Al-Masjid ist der Ort der Niederwerfung. Genauso wie Ma'bad der Ort der Anbetung ist. Und so weiter und so fort. Das ist diese Version Maf'al im Arabischen. Und entscheidend ist, dass Masjid ist der Gebetsplatz. Auch wenn wir den Begriff im Arabischen Moschee vielleicht darunter eine bestimmte Vorstellung haben. Aber entscheidend ist, dass der Unterschied zwischen Masjid und einem Jami', ein Jami' ist auch ein Masjid im Arabischen, aber der Unterschied ist, dass in einem Jami' das Jum'ah-Gebet stattfindet. Und deswegen findet man in den, in den islamischen Ländern viele sogenannte Sinnas Musallayat. Musalla ist einfach ein Gebetsplatz, wie auch Masjid. In Hotels, in Gaststätten und so weiter und so fort. Manchmal sehen sie auch aus edler als die edelsten Moscheen, die wir so in Deutschland haben hier. Aber es findet doch kein Jum'ah-Gebet statt, dann nennen sie das nicht Jami' oder Masjid Jami'. Jami' bedeutet versammelnd, weil kommt Jama'a, heißt arabisch sammeln, zusammentrommeln und so weiter. Und Jum'ah ist ja das Freitagsgebet, weil die Leute eben dort zusammenkommen. Von Jama'ah. Ja. Und deswegen, diese Aufforderung des Propheten sallallahu alaihi wasallam hat den Sinn, dass die Muslime überall in der Gemeinschaft beten und dass keiner zu Hause betet, von denjenigen, die in der Moschee beten müssen oder sollen. Ansonsten, was das Freitagsgebet angeht, so ist davon wiederum der Sinn, dass die Leute in einer Region möglichst zusammen beten. Okay, dass nicht jede Straße sozusagen alleine wird, sondern die Leute in einer Stadt oder in einem Dorf oder je nachdem, wie für eine Jami'a Moschee aushält. Ja. Und dann darüber hinaus, das Eid-Gebet, das ist dann, weil das nur zweimal im Jahr stattfindet und da auch so viele Leute kommen, gibt es eigentlich keinen Ort, der diese alle aufnehmen kann. Normalerweise. Und deswegen haben sie schon damals, zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, das Eid-Gebet außerhalb der Moschee gebetet, in Medina. Und zwar da, man sagt da, wo die sogenannte Ramama-Moschee ist, heutzutage in Medina, in der Nähe von der Moschee, das ist der Eid-Gebetsplatz gewesen zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Die einzige Ausnahme, die eben schon damals gebildet wurde, war in der Masjid al-Haram. In der Masjid al-Haram. Taban aus mehreren Gründen, aber zwei sind sicherlich wesentlich. Nummer eins, das ist ja der heiligste Platz überhaupt, wo man beten kann und der wertvollste. Und das sich davon zu entfernen, ist schon, wir wenden uns ja genau dahin. Und da jetzt davon wegzugehen, widerspricht ein bisschen dem Sinn und Zweck der Kaaba. Zweitens, und das ist noch wichtiger, Sinn und Zweck, dass man sich außerhalb der Moschee trifft, ist der Platzmangel innerhalb des Gebäudes. Und die Moschee in Mekka ist eine offen gebaute Moschee. Dass sie Alhamdulillah heutzutage so viele Menschen umfasst, ist eine andere Sache, aber auch schon damals war es immer so, dass die Moschee und die Kaaba unter freiem Himmel war. Ja? Deswegen gibt es dort keine Einschränkung hinsichtlich des Gebäudes. Aber in der Moschee des Propheten damals schon. Ja, damals schon. Ist man rausgegangen, guck mal, obwohl die Moschee so wertvoll ist, ist man trotzdem rausgegangen und woanders gebetet. Ja? Aber heutzutage ist das wohl nicht mehr von Vorteil, weil der Ort, an dem sie früher gebetet haben, ist viel kleiner im Vergleich zum Ort, an dem man heutzutage betet. Plus die Moschee ist auch so gebaut, Alhamdulillah, dass wenn es sein muss, die Toren geöffnet sind und die Leute, die draußen beten, die Leute sehen können, die draußen und drinnen beten können. Und man wird kein größeres Gebiet finden, außer wenn man in die Wüste geht, dass man da so viele Leute auf einmal versammeln kann. Aber entscheidend ist, das war die Illa, die verstehen wollen, ist, man ist aus der Moschee rausgegangen, weil in der Moschee nicht genug Platz ist, Nummer 1. Und Nummer 2, auch darf ich nicht vergessen, zum Eid-Gebet kommen auch diejenigen, die nicht beten dürfen und die auch nicht in der Moschee sich aufhalten dürfen. Und an so einem Ort ist man zwar, betet, die behalten sie sich zwar auch nicht im Musalla auf, die menstruierenden Frauen, die Wöchnerinnen, aber daneben, und so sieht es nach außen hin trotzdem so aus, als wären sie alle zusammen. Und Sinn und Zweck ist ja, dass sie am Gebet und an den Bittgebeten der Muslime teilhaben. Das ist ja, was der Prophet auch gesagt hat, sallallahu alaihi wa sallam. Aber in diesem Zusammenhang zeigt es sich, dass es wichtig ist, dass die Muslime da, wo sie wohnen, nicht nur Moscheen haben, in denen sie ihre Freitagsgebete verrichten, sondern dass sie eben auch Plätze haben, um ihre Gebete in der Gemeinschaft zu verrichten. Stellt euch vor, in welcher Stadt auch immer ihr lebt, die ab 30, 40, 50.000 Einwohnern hat, ja, wo willst du eine Moschee bauen, sodass alle Muslime der Stadt da beten können? Das ist von der Zahl unmöglich. Und auch in der heutigen, auch wenn wir in Ländern wie Deutschland sind, hast du im Westen der Stadt Muslime, du hast im Osten der Stadt Muslime, und es würde den Muslimen nicht wehtun, wenn sie in jedem Stadtviertel, wenn man die Stadt also jetzt in vier Teile teilen würde, überall einen Platz hätten, wo sie fünfmal pro Tag zusammen kommen können zum Beten, sofern man sich das natürlich leisten kann und sich das organisieren lässt. Und dennoch, das Freitagsgebet, dann lässt man stattfinden in einer einzigen Moschee. Und Vorrang hat dann immer die Älteste. Vorrang hat immer die Älteste, das, was die Muslime am längsten schon gewohnt sind. Natürlich Voraussetzung für all dies ist, dass diese Sachen nicht zur Spaltung führen, Gott bewahre. Es darf nicht dazu führen, dass also eine Moschee geöffnet wird, damit gespaltet wird, geöffnet wird, dass sie eine Ergänzung ist zu den vorhandenen. Und heutzutage, wenn wir in Deutschland an solche Sachen denken, dann können wir sagen, wenn dann die Moschee selbst die Initiative ergreift, eine zweite Moschee zu eröffnen oder eine dritte Moschee zu eröffnen unter derselben Verwaltung, dann bleiben auch die Herzen in Schalatala vereint, bevor Leute solche schlechten Absichten hegen. Und man hört von hier und da immer wieder, dass Leute sagen, wir machen eine zweite Moschee auf, dritte Moschee auf. Aber die Frage ist eben, ist es eine Moschee, durch die Allahs Antlitz angestrebt wird, oder ist es eine Dirar-Moschee, von der Allah im Koran gesprochen hat und die der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat niederbrennen lassen? Weil das ist nicht das Gleiche. Deswegen, auch wenn es äußerlich so aussieht, Allahu A'lam, weswegen sie gebaut worden ist. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist, die Anordnung des Propheten sallallahu alaihi wasallam, die Moscheen zu reinigen. Die Reinigung der Moschee ist ein Gottesdienst und ist eine Ehre für jeden, der damit machen darf von Allah subhanahu wa ta'ala. Und jeder, der in einer Moschee ist, weiß, dass Moscheen regelmäßig geputzt, gereinigt, gestaubsaugt werden und so weiter und so fort. Und ich brauche niemandem sagen, wie er sich wohlfühlt, wenn er sich in einer Moschee befindet, die eben sauber ist. Aber dieses Gut, dass man sich in einem Reinen aufhört und dass man sich wohlfühlt, ist eine Wohltat, von der man nicht nur selbst profitiert, sondern auch andere. Und deswegen, wenn man daran teilhat, dann wird man wird sehen, dass in den Texten aus Koran und Sunna sehr oft der Hinweis fällt, dass Taten, von denen andere Menschen profitieren, wertvoller sind als Taten, von denen man nur selbst profitiert. Und diese Selbstlosigkeit, Selbstlosigkeit ist das Gegenteil von Egoismus, ja, das ist natürlich, zeigt sich in sehr vielen Texten. Er denkt an das Gemeinschaftsgebet. Du kannst auch zu Hause alleine beten, theoretisch, ja, aber das Gebet in der Gemeinschaft ist halt was anderes. Du tust dir selbst Gutes und deinem Nachbarn ebenfalls. Und je mehr Leute beten in der Moschee, desto wertvoller ist es für jeden Einzelnen, wie es im Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam heißt. Das sage ich besonders, möchte ich halt gerne besonders betonen, weil die Tat der Reinigung ist eine Tat, die von manchen Leuten gering geschätzt wird. Das ist Nummer eins. Und Nummer zwei, es kommt natürlich doch an immer, was du reinigst. Je wertvoller das ist, was du reinigst, desto größere Belohnung kannst du auch erwarten. Wenn du dich also um die Reinigung deines pflegebedürftigen Vaters kümmerst, ist anders, als wenn du dich um die Reinigung deines pflegebedürftigen Nachbarn kümmerst und so weiter und so fort. Weil je edler das, was du reinigst, desto mehr Belohnung kannst du auch erwarten. Und nicht vergessen, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, At-tuhuru shatrul iman. Das heißt, die Reinigung, also das Reinigen bildet die Hälfte des Glaubens. Die Hälfte des Glaubens. Und das ist sehr interessant, weil natürlich manche Gelehrte haben gesagt, wegen die innere Reinigung ist die Aqida, die äußere Reinigung ist dann das Wudu und so weiter. Und so weiter und so fort. Aber wenn man sieht, die Reinigung ist Voraussetzung, dass man überhaupt beten darf, Voraussetzung für die Gerechtgültigkeit deines Gebets, die Reinigung deines Körpers, die Reinigung deiner Kleidung, auch die Reinigung des Gebetsplatzes und so weiter und so fort. Ich glaube, zusammengefasst können wir sagen, es reicht aus, dass Allah subhanahu wa ta'ala im Koran al-Karim uns mitgeteilt hat, wie er Ibrahim und Ismail, zwei Propheten Allahs, angeordnet hat, sein Haus zu reinigen, die Kaaba zu reinigen. Für wen? Für die Ta'ifin, das sind die, die den Tawaf machen. Okay, das gilt für dort. Aber, in Klammern, nicht ganz, was ich gleich sagen werde, warum? Al-Aqifin sind die, die I'tikaf machen. In jeder Moschee kannst du I'tikaf machen. Und Al-Ruka sind diejenigen, die sich verbeugen. Al-Sujud, diejenigen, die sich niederwerfen. Warum habe ich gesagt, Ta'ifin, die für Tawaf teilweise? Weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt, At-Tawaf wa al-Bayti Salah. Das heißt, dass der Tawaf um das Haus ist eine Art Salah. Außer, dass Allah darin das Reden erlaubt hat. Ja? Außer Allah darin. Also geht es letztlich um die Ibadah. Das ist entscheidend. Das heißt, du kannst zusammenfassend sagen, Allah hat subhanahu wa ta'ala hat Ibrahim und Ismail die Moschee angeordnet zu reinigen. Warum diese Moschee und nicht eine andere Moschee? Weil wir könnte ja jemand sagen, es geht nur um die Kaaba. Dann wir langsam. Gab es in dieser Zeit eine andere Moschee? Das ist das erste Haus, das für die Menschen errichtet wurde. Inna awwala baytin wudi'a lin-nas. Das wäre ein Argument. Aber entscheidender ist immer, dass man die Weisheit schaut. Worum geht es? Es geht um die Reinigung des Hauses für die Ibadah. Und das ist nicht nur gegeben bei einer Moschee, die in Mekka ist und auch bei jeder anderen Moschee. Dann kommen wir zu der Parfümierung, At-Tatib. Und diese Sache weist darauf hin, auf eine schöne Sache, dass es gibt zwei Arten von Reinigen. Die eine Form der Reinigung ist, dass man die Unreinheit beseitigt, wie Staub und andere Elemente. Und dann kommt, oder störende Gegenstände, Scherben oder was weiß ich. Und dann gibt es noch, wenn es eh schon sauber ist, es noch besser zu machen, als es eigentlich ist. Ja? Und da kann man auch dann verschiedene Belohnungen erhalten, je nachdem, wie schön und gut man das macht. Der Hinweis darauf aber muss sein, dass man parfümiert, soll man auf zwei Sachen achten. Nummer eins, darauf achten, dass man nichts benutzt, was Najis ist. Und darüber haben die Gelehrten ausführlich gesprochen, auch wenn es damals darum ging, zum Beispiel um die Öllampen in den Moscheen. Und wenn das Öl nämlich aus Najis-Substanzen ist, ob man das überhaupt machen darf in der Moschee. Ich sage das, weil heutzutage viele Leute Parfüme benutzen, die alkoholisiert sind und das durch die Gegend sprühen und so tun, als wäre das eine. Ja, du kannst überzeugt sein, für welche Ansicht du möchtest. Also, aber es ist eine kleine Anzahl von Gelehrten, die eben gesagt haben, dass Alkohol tahir ist. Eine kleine Anzahl. Und das ist außerhalb der Verrechtsschulen. Und deswegen muss man einfach, wenn man umgeht mit anderen Muslimen, das berücksichtigen und wissen, in mindestens 4 von 5 Fällen triffst du auf jemanden, der das als unrein betrachtet. Und dass du deine Meinung anderen Menschen aufdrängst und sie bedrängst, das gehört nicht zum Fiqh al-Khilaf. Fiqh al-Khilaf ist der vernünftige Umgang mit Themen, in denen die Gelehrten sich uneinig sind. Ja? Und das ist sehr wichtig, dass das besonders Menschen berücksichtigen, die mit anderen zu tun haben. Also die zum Beispiel die Imam der Moschee sind oder eine Verwaltung führen oder andere Menschen anführen in anderen Konstellationen, welche auch immer, ist immer wichtig zu wissen, wie die anderen. Du kannst deine Meinung haben, aber du musst aufpassen. So, ich gebe dir ein anderes Beispiel. Du lädst Leute zum Essen ein. Und es gibt Essenssachen, die Gelehrten unterschiedliche Ansicht darüber, ob sie halal sind, ob sie haram sind. Ja? Es gibt manche Gelehrten erlauben bestimmte Tiere aus dem Meer nicht. Manche Gelehrten erlauben bestimmte Landtiere nicht. Manche Gelehrten erlauben... Also, und wenn man jetzt bei dieser Sache nicht aufpasst, kann es sein, dass du einen Gast einlädst und ihm Essen anbietest, wovon er überzeugt ist, dass er nicht essen darf. Ja? Und als die Frauen des Propheten sallallahu alaihi wasallam gesehen haben, dass der Prophet alaihi salam seine Hand streckt nach einem Tier, auf Arabisch heißt es Dab, ja, das essen wollte, und sie wussten, dass er das nicht mag, aber er hat anscheinend nicht erkannt, dass es das Tier ist, vielleicht weil es auf bestimmte Art und Weise zubereitet worden ist, offensichtlich, haben sie ihn darauf hingewiesen, dann hat er es nicht gegessen. Und dann hat Khalid Walid gefragt, ist das, weil es verboten ist? Sagt der Prophet, nein, sondern ich kenne es nicht aus meiner Heimat, deswegen mag ich es nicht. Ja, deswegen mag ich es nicht. Das heißt, sogar das haben sie berücksichtigt. Dann stell dir mal vor, jemand hast du, der eine Sache glaubt, sie ist verboten zu essen. Ja, zu sehen. Deswegen, die Sache muss man berücksichtigen, weil das zerstört die Geschwisterschaft. Stell dir mal vor, du machst so etwas, wie wirst du über deinen Bruder später denken? Du wirst ihm nicht mehr vertrauen. Ja? Deswegen, Fiqh al-Khilaf bedeutet, dass man darauf achtet, dass möglichst immer das zu machen, wenn man mit vielen Leuten zu tun hat, über das sich alle einig sind, über das, was alle essen können. Ja? Ein sehr praktisches Beispiel, auch heutzutage, wenn man in Moscheen Essen anbietet und trinkt und so, oder für Kinder Sachen, die Gelatine zum Beispiel. Ja? Gelatine, die Gelehrten unterschiedlicher Meinung. Die einen sagen, wenn es ursprünglich vom Schwein kommt, darf man es nicht essen, weil sie auf den Ursprung schauen. Die anderen sagen, nein, man darf es essen, weil es sich eben chemisch verändert hat. Ja? Für dich als jemand, der von oben auf die Sache schaut, hol halt etwas, was auf pflanzlicher Basis gemacht worden ist oder die Sachen gar nicht beinhaltet. Und du bist dann wirklich jemand, der weise ist und auch mit diesen Sachen gut umgehen kann. Die zweite Sache, die ich sagen möchte beim Parfüm, ist, dass das Parfüm, von dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam spricht und was früher benutzt worden ist, ist das Natürliche. Ist das Natürliche. Und ansonsten, was heutzutage an Parfümen hergestellt wird, künstlich, erzeugt manchmal bei manchen, auch die natürlichen, teilweise erzeugt bei manchen Leuten allergische Reaktionen. Und ist nicht für alle Leute angenehm, wie die natürlichen Sachen. Ich habe noch nie gehört, dass jemand an einer Pflanze riecht und dann sagt, ich habe eine allergische Reaktion bekommen. Aber wenn jemand etwas aufträgt auf die Haut, ja, oder etwas, was Künstliches hergestellt, dann kann es schon eher sein. Und deswegen, dass man darauf achtet, wenn man Sachen benutzt vor anderen Leuten, dass es Gerüche sind, die die meisten Leute mögen, vertragen und ähnliches. Weil es gibt manche Leute zum Beispiel, nicht alle akzeptieren gerne den Weihrauch zum Beispiel. Der Weihrauch ist, gibt es natürlich gute Sorten, gibt es billige Sorten so, von diesen Sachen. Ja. Man achtet eben darauf, wenn man etwas Gutes machen will, dass die große, breite Masse es akzeptiert. Und ich denke, wenn es in der Gemeinschaft auch nur eine Person gibt, die bei solchen Sachen zum Beispiel sagt, ich fühle mich schlecht, ich bekomme Brechreiz oder sonst was, dann lässt man es weg. Quatsch. Weil die Regel lautet, wenn ich Also es gibt eine Regel, sie lautet Dar al-Mafsada, awla min jab al-Maslaha. Und Dar al-Mafsada bedeutet etwa ein Übel abzuwehren. Ein Übel abzuwehren hat Vorrang gegenüber der Herbeiführung etwas Gutes. Und was will die Regel sagen? Die Regel will sagen, es geht hier darum, ich möchte etwas Gutes machen, was islamisch gesehen freiwillig ist, was keine Pflicht ist. Wie zum Beispiel jetzt das Parfümieur. Ja? Das ist etwas Freiwilliges, keiner hat dir das auferlegt. Aber wenn du das nicht machen kannst, ohne dabei einen Schaden herbeizuführen, zum Beispiel, dass einer dann nicht mehr in die Moschee kommen kann, sich schlecht fühlt, es Streit gibt, was auch immer, dann lässt man das weg. Dann lässt man das weg. Weil du kannst dir überlegen, es wiegt ja irgendwie sich, eine wiegt sich ja auf, ne? Die gute Tat mit der Schicht wiegt sich irgendwie auf. Das ist logisch nachzuvollziehen. Auch wenn wir natürlich nicht die Wirklichkeit kennen, wir haben nicht die Waagschale in der Hand, aber Gutes und Schlechtes wiegt sich auf und das Schlechte offensichtlich überwiegt, weil das Parfüm riecht man ein bisschen so, deswegen kommt nicht jemand eher in die Moschee oder bleibt dann vielleicht länger, aber der andere vielleicht kommt dann gar nicht mehr und deswegen, das wollen wir gerne vermeiden. In der darauffolgenden Überlieferung ist noch ein Zusatz, wo es heißt, وَنُصْلِحَ صَنْعَتَهَا, das heißt, und die Moscheen richtig zu bauen. Richtig zu bauen, das heißt ordentlich zu bauen, qualitativ gut zu bauen, fest zu bauen, standhaft zu bauen, massiv zu bauen, dass sie nicht bei dem ersten Windstoß zusammenfallen. Ja? Diese Sachen weisen darauf hin, dass das alles verlangt ist. Und nicht, dass jemand sagt, zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam hat man doch auch nur Sträucher und Blätter und Bäume und so benutzt. Langsam, jeder hat das benutzt, was er benutzen kann. Und wie ich schon darauf hingewiesen habe beim letzten Mal, es kann ja auch sein, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Sachen gemacht hat, um den Leuten zu zeigen, das reicht, so ist okay. Wenn ihr es aber besser machen wollt, könnt und leisten könnt, macht es, kein Problem. Aber ihr wisst ja, wenn er sallallahu alaihi wasallam jetzt gelebt, also guck mal, wenn ihr euch mal anschaut, die Wohnungen oder die Gemächer oder die Zimmer, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam gehabt hat, von der Größe her, kleiner geht es nicht. Von der Qualität her, einfacher geht es nicht. Ja? Von der Qualität her, warum geht es einfacher? Geht es nicht, weil er hat, wie aus der Moschee benutzt, Sträucher, Bäume, Palmen versus Stämme, damit ist es gebaut. Kleiner geht es nicht. Aisha, radiallahu anha, sagte, dass der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, wenn er sich niederwerfen wollte, hat er mich berührt oder gezwickt oder gekniffen, so leicht, damit ich meinen Fuß zurückziehe. فَقَبَطْتُ رِجْلَيَّ فَإِذَا قَامَ أَرْسَلْتُهُمَا. Dann, wenn ich aufgestanden bin, habe ich meine Füße wieder ausgestreckt. Und dann sagt sie als Begründung, وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحَ. Für die Häuser hatten damals nämlich keine Lampen gehabt. So. Also einfacher kann es nicht sein. Also so geht es. Aber heißt es deswegen, dass man nicht auch anders bauen darf? Hat Abu Ayyub al-Ansari, als er den Propheten empfangen hat, nicht zwei Etagen gehabt? Ja? Das heißt, es gibt erlaubt, Mubah, und er macht es, damit man nicht sagt, damit kein Mensch denkt, der nicht ein größeres Haus hat als der Prophet, Allah hat mir das gegeben, weil er mit mir nicht zufrieden ist. Und dann hätte er dem Propheten was Besseres gegeben. Weil das ist nicht der Maßstab. Die Güter des Diesseits sind nicht der Maßstab dafür, ob Allah subhanahu wa ta'ala mit dir zufrieden ist oder mit dir nicht. Machen wir weiter, weil die Zeit heute ist ein bisschen eingeschränkt. 14. Lampen in den Moscheen. Diese folgende Überlieferung, Sheikh sagte, sie ist daif. Aber wir schauen sie trotzdem an, weil wir gesagt haben, nur weil eine Überlieferung daif ist, heißt sie nicht, dass sie inhaltlich, was es für uns von Nutzen ist. Ja? Wir dürfen zwar nicht sagen, der Prophet hat das gesagt, sallallahu alaihi wasallam, aber es kann trotzdem sein, dass Elemente davon authentisch anderweitig überliefert sind, die Bedeutung korrekt ist und so weiter. Hier heißt es, Maimuna, die Maulah des Propheten sallallahu alaihi wasallam, sagte, O Gesandte Allahs, sag uns, was wir in Bezug auf Jerusalem zu tun haben. Er sagte, geht dahin und betet. Damals war dort Krieg, sagt der Überliefer. Und dann sagt er, sallallahu alaihi wasallam, und wenn ihr nicht hingeht und betet, dann schickt wenigstens Öl, damit die Lampen leuchten können. Erst einmal ohne dass wir, wie ich vorhin gesagt habe, abgesehen von der Authentizität des Hadithes, was soll an diesem Hadith falsch sein, dass man die Moscheen unterstützt? Ja, damals hat man Öllampen benutzt, heute benutzt man Elektrizität. Und wenn sie Strom brauchen, warum soll man sie nicht dabei unterstützen durch Stromkraftwerke, durch Gelder, durch was weiß ich? Ja? Sofern das natürlich in die Hände der Muslime kommt, die solche Sachen verwalten. Ja? Erst einmal Maimun, Maulah. Maulah, liebe Geschwister, Maulah mit H am Ende ist die Weibchen von Maulah ohne H. Das ist bezeichnet die Beziehung zweier Personen, von der zuvor der eine vorher der Eigentümer des anderen war. Denn damals gab es die Form der Sklaverei. Und wenn jemand einen Sklaven befreit hat, dann war er sein Mu'tiq und man nennt es auch Maula. Und das ist die Beziehung, die zwischen, weil das eine besondere Beziehung war. Du hast ihm sozusagen die Freiheit geschenkt. Es ist wie wenn er ein neuer Mensch geworden ist. Weil vorher hat er weder kaufen können, noch verkaufen können, noch Eigentum, weil er kein Eigentum haben kann, konnte über nichts entscheiden. Er galt wie ein Eigentum, nicht wie, sondern er galt als Eigentum seines Sklavenherrn. Ja? Und jetzt wurde er befreit, das heißt, du hast ihn aus diesen Fesseln der Gefangenheit befreit, und als hätte er jetzt ab jetzt ein neues Leben, und diese Beziehung nennt man Wala. Diese Beziehung nennt man Wala. Und das hört man öfter in den Hadithen, diesen Begriff. Und es ist ja klar, dass unser Prophet sallam solche Sachen gemacht hat, und Abu Bakr ist auch dafür bekannt gewesen, dass er Sachen gemacht hat, und andere Sahaba radiallahu ta'ala. Sie sagt, O Gesandter Allahs, sag uns, was wir in Bezug auf Jerusalem zu tun haben. Damals zur Zeit war natürlich Jerusalem noch nicht befreit, es war unter der Herrschaft des Volkes der Schrift, und bis bekannterweise Umar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu Jerusalem zurückerobert hat. Warum zurückerobert? Weil sowieso, das gehört ja den Muslimen ursprünglich und ist jetzt damals besetzt worden, und heutzutage ist es immer noch, also wieder besetzt worden, natürlich zu Unrecht. Und Allah subhanahu wa ta'ala auch diese Sache wieder rückgängig machen und wird auch wieder rückgängig gemacht werden, wie unser Prophet sallallahu alaihi wasallam angekündigt hat. Alhamdulillah. Aber entscheidend ist hier diese Aussage, geht dorthin und betet. Geht dorthin und betet. Wir berufen uns jetzt nicht auf diesen Hadith in erster Linie, weil wir gesagt haben, der Hadith ist daif. Okay? Aber wir haben andere Textbeweise, in denen angespornt wird, in diesen drei bekannten Moscheen, und davon ist Jerusalem eine, viel zu beten. Eine davon ist, dass er sagt, sallallahu alaihi wasallam, la tushaddu ar-rihal, أرجو من الأخوة إذا أرادوا التحدث تحدثوا خارج الأخوة يعني ينزعجوا من هذا جزاكم الله خير. Damals schon hatte der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, zu keiner Moschee darf man eine Reise aufbrechen, außer zu einer von dreien. Er sagte, diese meine Moschee, Al-Masjid al-Haram, das ist die Kaaba, und die Moschee in Jerusalem, Al-Masjid al-Aqsa. Okay. Und dieser Hadith ist ein Ansporn, in diesen Moscheen zu beten, dort I'tikaf zu machen. Auch die vielfache Belohnung. In einem Hadith heißt es, dass ein Gebet in Jerusalem bis zu 500-fach wertvoll ist. In einem anderen Hadith heißt es 250-fach. Auf jeden Fall, das ist alles ein Hinweis darauf. Und dieser Wert der Moschee, diesen Wert der Moschee kann niemand annullieren. Das ist wichtig, ja. Das heißt, auch wenn eines Tages die Masjid al-Haram in Mekka, Gott bewahre, vielleicht jemand für sich nimmt, ja, und den Muslimen keinen Zugang gewährt oder nur bestimmten Muslimen oder Muslimen, die nur über 50 Jahre alt sind, was auch immer, ja, dass trotzdem bleibt diese Moschee so wertvoll und man soll dort beten. Ja, egal wer über dieses Gebiet herrscht und regt. Und in Jerusalem gilt genau das Gleiche. Die Muslime sollen dorthin gehen und sollen dort beten und sollen sich dort präsent zeigen. Und die Anwesenheit der Muslime und der gläubigen Menschen an einem Ort belebt den Dhikr in diesen Ortschaften und belebt die Umsetzung vom Koran und der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und weil alles andere, es macht keinen Sinn. Also es macht keinen Sinn zu sagen, man geht nicht dorthin, weil jetzt zum Beispiel heutzutage die Masjid al-Aqsa besetzt ist von der israelischen Regierung. Ja, das ist kein Argument zu sagen, dass es nicht trotzdem wertvoll ist und strebenswert ist, in dieser Moschee zu beten. Ja? Weil die Belohnung, die der Prophet sallallahu alaihi wa sallam versprochen hat, ist immer noch die gleiche. Ja? Und hier heißt es, damals war dort Krieg, also so als würde er sagen, wenn man selbst nicht dorthin gehen kann, was soll man dann machen? Dann sagte er in dieser Überlieferung, dann schickt wenigstens Öl dorthin, damit die Lampen leuchten können. Ja? Das heißt also, die Form der Unterstützung, die euch möglich ist für dieses Haus, das ist eine Form der Ibadah und eine Form Allahs Wohlgefallen dadurch zu erreichen. 15. Kieselsteine in der Moschee. Abu al-Walid sagte, ich befragte Ibn Umar über Kieselsteine in der Moschee. Ibn Umar sagte, eines Nachts regnete es und der Boden wurde nass. Da brachten die Leute in ihren Kleidern Kieselsteine und legten sie unter sich hin. Als der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sein Gebet, sein Salah, beendet hatte, sagte er, welch gute Handlung. In der Überlieferung danach, Abu Salih sagte, man sagt, wenn einer Kieselsteine aus der Moschee hinaustragen wollte, bat man ihn darum, dies zu unterlassen. In der nächsten Überlieferung, Abu Huraira, der Überlieferer Abu Badr sagte, ich denke, er schreibt diese Aussage dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zu, die Kieselsteine bitten denjenigen, der sie aus der Moschee tragen will, darum, dies nicht zu tun. Okay, in diesen Überlieferungen geht es um eine ganz einfache praktische Angelegenheit, und zwar, da ja der Boden damals teilweise ein Sandboden war, und auch, wie es in der Überlieferung heißt, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam und die Sahaba sich niedergeworfen haben, und wenn es ein matschiger Boden war, ist eben Kieselsteine ein gutes Material, um dieser Sache zu entgehen. Da kann es in Anführungszeichen regnen, wie es will, trotzdem wird man sein Gesicht nicht auf den Matsch legen. Insofern ist als Worte der Imam rahimahullah ta'ala Abu Dawud damit sagen, diese Überlieferungen weisen in ihrer Gesamtheit darauf hin, dass es sinnvoll ist, statt Sand in die Moschee Kieselsteine zu verlegen. Taban, was hier an Raib erwähnt wird, können wir auch, wie gesagt, wiederum nicht zuschreiben, solange die Überlieferung nicht authentisch ist. Aber da es ja hier um eine Handlung geht, die logisch nachvollziehbar ist und nicht um eine Handlung geht, die Ibadah ist. Das Salah ist die Ibadah. Aber ob du dich niederwirfst auf Kieselsteine oder auf den Teppichboden, das ist alles halal. Und der Prophet Sassim hat das auch gemacht. Und deswegen darf man solche Sachen verwenden. Nur, dass man natürlich damals keinen Teppichboden ausgelegt hat in der Moschee, hat ja wohl mindestens denjenigen Grund, dass, wenn es geregnet hat, hat es hineingeregnet, und macht es nicht so viel Sinn, das dort auszulegen. Und wie wir auch gesagt haben, es geht immer darum, auch vorbildhaftlich, gerade seitens des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, zu zeigen, so kann man eine Moschee führen und pflegen, und dann ist der Zweck erfüllt. Und wenn man es besser macht, Alhamdulillah. 16. Die Moschee fegen. Anas ibn Malik radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, mir wurden die Belohnungen meiner Umma gezeigt, sogar Staub, den man aus der Moschee trägt. Und mir wurden auch die Sünden meiner Umma gezeigt. Ich sah keine schlimmere Sünde als diejenige jemandes, der eine Sura aus dem Koran oder eine Aya vergaß, nachdem er sie gelernt hat. Auch diese Überlieferung sagt der Autor, dass sie daif ist. Uns interessiert inhaltlich, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam natürlich in der Nachtreise und Himmelsfahrt Dinge gesehen hat, die kein Mensch vor ihm wohl gesehen hat. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm gezeigt, welche Belohnungen es im Paradies gibt. Teilweise, aber nicht alle. Es gibt Dinge, von denen kein Mensch jemals gehört hat, die noch nie ein Mensch gesehen hat und an die noch nie ein Mensch gedacht hat. Aber manches davon hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesehen und laut dieser Überlieferung wohl auch der Staub bzw. der Schmutz, den jemand al-Qadah, den jemand aus der Moschee hinausträgt. Und dass man dafür belohnt wird, darüber besteht kein Zweifel. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagte, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Wenn jemand Gutes tut und wenn es auch nur im Gewichte einer kleinen Ameise ist, so wird er dies sehen. Und der Staub oder der Schmutz passt genau in diese Kategorie. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist, dass hier heißt es, dass es keine schlimmere Sünde gibt, als jemand, der eine Sura oder eine Ayah vergessen hat, nachdem er sie gelernt hat. Diese Angelegenheit ist problematisch. Wenn sie authentisch wäre, würden wir sagen, Sami'na wa ata'na. Aber diese Angelegenheit an sich so verwerfen wir aufgrund der Tatsache, dass das Auswendiglernen des edlen Koran Karim eine gute Tat ist, aber eine freiwillige Tat, eine Nafila ist. Und deswegen im Koran Karim gibt es zwar einen Vers in Surah Taha, der ein bisschen darauf hinweist, aber das ist nicht klar, so wie man das hier so versteht. Und deswegen ist das Auswendiglernen des Koran Karim ist eine Nafila. Ausnahme davon können wir sagen, ist die Surat al-Fatiha, weil dadurch das Gebet erst gültig wird. Und nach manchen Gelehrten noch drei Ayat von irgendwas dazu, damit man ein gültiges Gebet verrichtet. Aber richtigerweise ist es nur die Fatiha. Und alles darüber hinaus, wenn man es vergisst, hat man zwar etwas gemacht, was nicht gut ist, was man auch nicht empfehlen kann. Aber, weil das Problem ist nicht nur jetzt die Tat, dass man das vergisst. Natürlich geht es hier um das Vergessen, dass jemand rücksichtslos nicht wiederholt hat einfach. Ja? Weil ansonsten, wenn jemand vergessen hat, weil er sich nicht Sachen gut merken kann, oder jemand vergessen hat, weil er zu beschäftigt ist mit anderen Pflichten, weil das ist nicht damit hier gemeint. Jemand hat einfach nicht wiederholt, keine Lust gehabt und hat deswegen vergessen. Und diese Art des Vergessens, das eigentliche Problem daran ist nicht das Vergessen, sondern die Tatsache, dass du dich nicht genug kümmerst um die Worte deines Herrn subhanahu wa ta'ala. Yani, diese Worte, yani, was meint ihr, wie andere Glaubensgemeinschaften sich wünschen würden, dass sie das Buch ihres Herrn bei sich gehabt hätten? Yani, immer schaut euch an, das Volk der Schrift. Das Volk der Schrift hat Fragmente hier, Fragmente da, aber nichts so wirklich Richtiges. Warum? Weil sie haben Erzählungen über das, was früher passiert ist. Aber ist ganz klar, das sind die Worte Gottes, das sind die Worte des Propheten, das sind die Worte des so und so. Das haben sie nicht. Und schon gar nicht im Original. Und wenn sie es im Original hätten, könnten sie es nicht mehr lesen. Ja? Und all dies ist bei dir vorhanden, Alhamdulillah. Mehrfach. Jeder Moschee findest du hunderte von Ausgaben teilweise von diesem edlen Koran, so wie er herabgesandt worden ist. Diese Sache nicht wertzuschätzen und dieser Sache kein Gewicht beizumessen und dieser Sache keine Zeit zu opfern, ja? Diese Sache nicht zu lesen, nicht zu verinnerlichen, obwohl das die Rechtleitung ist per se. Das ist die Rechtleitung, die der Prophet ﷺ bekommen hat. Das ist die Rechtleitung, die Sahaba zu denen gemacht hat, was sie sind. Allah sagt, Hudan lil Muttaqin. Eine Rechtleitung für die Muttaqin. Und dieser Sache sich abzuwenden, nur weil man es nicht geschafft hat, einmal pro Tag es einmal zu lesen. Ihr wisst ja, wenn du einmal pro Tag das wiederholst, was du kannst, ja, wenn du halt mehr kannst, machst du halt alle zwei Tage oder drei Tage oder einmal die Woche, dann wirst du niemals vergessen. Dein Hirn ist so gebaut, Alhamdulillah, dass wenn du einmal die Woche das wiederholst, was du kannst, das wirst du niemals vergessen. Weil es geht einfach darum, dass es eine Art Achtlosigkeit, Unachtsamkeit ist, wenn man etwas vergisst. Das heißt, du beschäftigst dich nicht. Es hat bei dir einfach nicht die höchste Priorität gehabt. Und das ist das eigentlich schade davon. Und es könnte eben sein, dass die Gefahr könnte eben sein, dass es der erste Weg ist zum Abkommen vom rechten Weg. Weil du, es ist ja nicht so, dass du von heute auf morgen, wenn der Schaitan dich abbringen will, es ist nicht so, dass du von heute auf morgen 5 Gebete nicht machst. Das ist nicht so. Es fängt an mit Freitagsgebet weglassen. Einmal, zweimal, dreimal unabsichtlich, dreimal unentschuldigt, zack, dein Herz ist versiegelt. Beim vierten Mal, ja, ach, man muss nicht zum Freitagsgebet gehen. Das ist keine Pflicht, du musst arbeiten. Oder welche Ausrede auch immer. Ja? Das heißt, man fängt an zu rechtfertigen, was man macht. Man fängt an zu verwerfen, also das, was man, wie es heißt, Tarifuna und Tunkirun, das, was man vorher geglaubt hat, dass es sein muss, plötzlich ist man heute der Meinung, ach, ist eigentlich gar nicht so schlimm. Und das ist, wie es heute auch in der Predigt hieß, in der Freitagspredigt, genau das ist der Irrtum. Und der Überlieferung des Sahabi, ich glaube, aus Hudayfa oder wie auch immer, sagt er, genau das ist der Irrtum. فَإِنَّ الضَّلَالَةَ حَقَّ الضَّلَالَةَ und so weiter. تَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ تَعْرِفُونَ, das heißt, ja, das war vorher, war es ma'ruf, es war okay, war normal, und jetzt plötzlich gilt das als verpönt, ekelhaft, Schlimmes. Ja? Beispiel dafür ist die Religiosität zum Beispiel. Wie ein Gelehrter einmal gesagt hat, ein Imam hat gesagt, es wurde Ibn Qayyim zugeschrieben, aber ich bin nicht sicher, aber er hat gesagt, also, wenn jemand heutzutage wäre wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dann würden die Leute sagen, der ist Majnun. Das ist die Sache, ja. Das ist die Sache. Das heißt, das, was eigentlich das Ideal ist, wird verpönt angesehen. Ja? Und umgekehrt genauso, das, was früher als Tabarruj galt, zum Beispiel, dass man eine Frau sich ihre Reize zeigt und so weiter, gilt als schön, modern, schick, elegant. Ja? Also diese Begriffe. Das ist die Verdrehung der Wirklichkeiten. Was vorher Ma'ruf war, ist Munkar. Und was früher Munkar war, ist Ma'ruf geworden. Das ist, wie gesagt, die Gefahr, wenn du anfängst, dich abzuwenden vom Buch Allahs. Es ist das Freitagsgebet, dann sind es von den 5 Gebeten das Fajr-Gebet. Oder nicht mal das Fajr, erstmal die Gebete werden vernachlässigt. Nicht mehr zur richtigen Zeit verrichtet. Ja. Und du merkst, alles hat dann plötzlich höhere Priorität als dein Gebet, und du gewöhnst dich daran, und dann plötzlich jemandem zu sagen, du musst alle Gebete rechtzeitig beten, ja, dann ist es so, dann, als würdest du ihm nicht einen Stein vom Herzen nehmen, sondern einen Stein ins Herz legen. Ja. Und das ist die Irreleitung, Gott bewahre mich und euch davor. Und deswegen ist das Beste, dass du in diesem Leben die Religion Allah subhanahu wa ta'ala so bekommst, wie sie überliefert ist, und auch so weitergibst an deine Kinder, an deine Verwandten, so wie du sie auch bekommen hast, ohne etwas daran zu verändern, weil die Religion Allahs, wie es auch heute hieß in der Predigt, eine einzige ist. Ja, das heißt, eine einzige ist, das heißt, die hat sich nicht geändert. Die Religion Allahs wird sich auch nicht ändern. Die Religion Allahs vor 1400 Jahren ist die gleiche wie heute. Und was damals gut war und schlecht war, ist heute immer noch gut und schlecht. Wenn sich hier was ändert, dann ist es nur deine Sichtweise der Dinge. Und das ist eben die Rechtleitung oder der Irrtum. Das ist die Rechtleitung oder der Irrtum. Und deswegen, das ist ja das Tolle, dass unsere Religion bewahrt ist. Weil das Buch bleibt so, wie es ist. Dieses Sunan Abi Dawud bleibt, wie es ist. Wird sich nicht ändern. Hat sich seit 1400 Jahren nicht geändert. Ja? Du kannst immer noch daran erkennen, wo ist dein Herz, für was schlägt es, in welche Richtung bewegt es sich. Siebzehntens. Machen wir das letzte Kapitel heute. Frauen und Männer in der Moschee voneinander trennen. Abdullah ibn Umar radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn wir doch die Tür da den Frauen überlassen würden. Nafi'a sagte, Ibn Umar trat dann, bis er starb, niemals durch diese Tür ein. Die anderen Überlieferer außer Abdul Warith sagten, dies sei die Aussage von Umar ibn Khattab. Dies ist richtiger. Nächste Überlieferung. In dieser Überlieferung ist es die Aussage von Umar ibn Khattab. Dies ist korrekter. Die Aussage, die ist korrekter, ist von Abu Dawud selbst. Ja? Dann 464. Nafi' überliefert, dass Umar ibn Khattab zu verbieten pflegte, durch die Tür der Frauen zu gehen. Diese zwei sind als Daif eingestuft. Die erste ist Sahih. Daif. Aus diesem Hadith entnehmen wir die Gesetzmäßigkeit, die religiöse Rechtfertigung, Rechtfertigung dafür, Männer von Frauen zu trennen. Und nicht nur von dieser Überlieferung, aber auch von anderen. Aber das ist erstmal eine wichtige Überlieferung. Denn Abdullah ibn Umar berichtet dies, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Folgendes sagte: Wenn wir doch die Tür da den Frauen überlassen würden. Okay? Das heißt hier, diese Absicht des Propheten sallallahu alaihi wasallam, das zu machen, ist Grund dafür, das zu legitimieren. Das ist, denke ich, eindeutig. Warum er es nicht trotzdem gemacht hat, können wir aus dieser Überlieferung nicht entnehmen. Können wir nicht entnehmen. Aber wir könnten entnehmen, dass, warum er es nicht gemacht hat, es einen Grund gibt, der für den Propheten ausreichend war in seiner Zeit, in seiner Situation, es nicht zu machen. Aber was dieser Grund war, wissen wir nicht. Deswegen können wir darüber nicht viel philosophieren. Vielleicht gibt es, wenn man sucht, andere Überlieferungen, die das verdeutlichen. Kann sein. Ich kann dazu erstmal jetzt nichts sagen. Aber wir nehmen davon hierfür die Legitimation. Das ist für uns wichtig, die gesetzliche Grundlage dafür. Dann entnehmen wir, dass Ibn Umar radiallahu ta'ala anhuma diese Sache umgesetzt hat und auch so verstanden hat, wie der Prophet es gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam. Er starb und betrat diese Tür niemals, von der der Prophet nur gesagt hat, ach, wenn wir diese Tür doch einfach nur den Frauen lassen würden. Hier sehen wir, das war keine Anordnung des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, aber es gibt Menschen, die immer nach Vollkommenheit streben, und Ibn Umar war bekannt für die Strenge in der Umsetzung und für die Genauigkeit, und dass er Sachen gemacht hat, die eigentlich nicht mal Ibadah sind, aber es hängt viel damit zusammen, dass man auch Sachen sich merken möchte, wie es auch gemacht wurde es in seiner Zeit, alaihissalatu wassalam. Entscheidend ist die Gesetzmäßigkeit. Und dann geht es weiter. Die Gesetzmäßigkeit, über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, entnehmen wir natürlich auch durch andere Begebenheiten, anderen Hadithen. Ich will nicht sagen, dass das die einzige ist. Denk mal alleine schon an die Tatsache, dass man in den Moscheen getrennt betet. Dass die Männer in einem Bereich beten und die Frauen in einem anderen Bereich beten. Ja, das reicht schon aus, dass man sieht hier die Trennung, weil das ist ja während der Ibadah-Zeit. Wer denkt schon, der Ibadah-Zeit an das andere Geschlecht, du bist mit deinem Gebet beschäftigt. Ja. Zweitens, dass ein Imam immer ein Mann ist und keine Frau ist. Und der Khatib über einen Mann ist und keine Frau ist. Und dass ein Muadzin und der Muqim Männer sind, keine Frauen sind. Tamam? All diese Sachen sind Hinweise darauf, dass diese Trennung in der Religion beabsichtigt ist, und das ist zum Wohle beider Geschlechter. Ja, das ist keine Diskriminierung, das ist zum Wohl beider Seite. Und natürlich müssen auch wissen, dass man auch nicht jetzt, zu sehr wundert, aber wir leben jetzt heutzutage hier in Deutschland in einer ganz kleinen Phase der Geschichte, sogar von Deutschland selbst, ganz kleine Phase, wo es jetzt dieser Aufschrei gibt zur Gleichberechtigung von beiden Geschlechtern. Gleichberechtigung ist ein sehr dehnbarer Begriff. Also der ist teilweise Sachen sind gut, teilweise Sachen, da wird jeder Mensch sagen, dass das Quatsch ist, okay? Beispiel, wo jeder Mensch sagen, wo es Quatsch ist, kennt zum Beispiel, habt ihr schon mal gesehen, dass irgendeine Autobahn, Toilette, Männer und Frauen zur gleichen Toilette gehen? Gibt's nicht. Weil jeder fühlt sich dadurch gekränkt. Also erst die Frauen selbst erstmal schon. Ja? Deswegen sagen, es gibt Dinge, da würde niemand. Deswegen dieser Begriff ist eine Art Kampfbegriff. Kampfbegriff. Die Leute verstehen darunter, wenn du sagst, nein, ich bin nicht für Gleichberechtigung, dann verstehen die Leute darunter, dass du gegen die Gesellschaft bist, gegen das Gesetz bist und so weiter. Das heißt, die Begriffe, aber benutzen selbst, tut er es so, wie er es braucht. Also jeder, das ist der Sinn von diesen Kampfbegriffen, Gott bewahre, die sind immer problematisch, wenn du nicht auf dem längeren Hebel sitzt. Ja. Auf jeden Fall, wir befinden uns jetzt gerade in einer Epoche, in einer winzig kleinen Epoche auf der Zeitachse in der, sagen wir mal, deutschen Geschichte, wo es diesen Aufschrei gibt nach bestimmten Dingen. Ja? Und der war vor ein paar Jahren nicht so. Ja? Und vor ein paar Jahren haben die Frauen Hijab getragen, sogar die nicht-muslimischen Frauen haben sich bedeckt. Okay? Es gab noch kein Volk in der Geschichte, das muss man wissen, und jetzt aufatmen oder schlucken, tief schlucken, es gab noch kein Volk in der Geschichte, das ziemlich lange überlebt hat, also für immer überlebt hat, sag ich mal. Jedes Volk ist irgendwann mal zugrunde gegangen. Ja. Und deswegen ist es eine Phase und die wird auch wieder vorbei sein. Die Frage ist, wie lange erleben wir es? Unwichtig. Wichtiger ist, dass wir sehen, lass uns doch nicht, wie der Prophet ﷺ sagte, la yakun ahadukum imma'an. Imma'an, imma ist jemand, der immer mit dem Strom geht. So wie die Menschen sich bewegen, geht er mit denen. Gehen die in die Hölle, geht er mit denen. Gehen ins Paradies, geht er mit denen. Und das ist ein Problem. Deswegen sagt der Islam dir, sei nicht so. Sei aufrichtig, sei ehrlich zu dir selbst. Der Mensch ist immer noch der gleiche wie früher. Gott ist immer noch derselbe. Allah hat es gegeben früher und heute. Und das wird sich nicht ändern, auch wenn Menschen Leute sagen, Gott gibt es nicht, Himmel, Erde gibt es immer noch. Ja. Also Gott hat das ja erschaffen. Ja. Das heißt, die Wahrheiten ändern sich nicht. Und deswegen ist das hier dein Buch, das ist der Koran, das ist deine Sunna, das ist dein Maßstab, den du erkennen kannst, in welche Richtung du dich bewegst. Dann gibt es hier den Ikhtilaf, die Meinungsverschiedenheit, ob dies die Aussage ist von Umar ibn Khattab, radiallahu ta'ala anhu. Das heißt, dass Nafi' berichtet über Ibn Umar oder Nafi' berichtet über Umar. Okay? Ist für uns eigentlich fast kurz wie gesprungen in diesem Fall, weil uns ging es ja nur darum zu sagen, dass auch manche Sahaba das direkt umgesetzt haben, wie sie es verstanden haben. Und deswegen heutzutage in den Moscheen, wenn man zwei Eingänge macht, ist das genau das, was der Prophet Sassam auch wollte. Und die einfachste Begründung, warum er das eventuell nicht gemacht hat, ja, ist zum Beispiel, dass man sagt, er hat dieser Aufwand und diese Kosten in dieser Gesellschaft, hat er vielleicht nicht die Möglichkeit gehabt, das zu machen. Weil es ist einfacher gesagt als getan, aber so etwas kostet Geld, muss ein Auftrag gegeben werden in einer Gesellschaft, die reiner ist als die reinste Gesellschaft, die du dir vorstellen kannst. Das heißt, es ist die Gesellschaft, wo es am wenigsten gebraucht wird. Ja? Und deswegen sich darauf zu beziehen und sagen, damals war es so, machen wir es auch so, das ist natürlich problematisch. Zumindest was man sagen kann, das ist problematisch. Imam Abu Dawud sagt, das ist korrekter. Das heißt, dass es die Aussage von Umar ist, radiallahu anhuma, das ist eine hadith-technische Angelegenheit. Und dann am Ende heißt es, dass Umar Khattab sogar den Frauen verbot, die Tür zu benutzen, die Männer benutzt haben. Das ist eine logische Konsequenz daraus, auch nicht jetzt übertrieben oder so, denn wenn es nur eine Tür gibt, sagt man, ach, wenn wir doch zwei hätten. Aber wenn man zwei hat, dann sagt mir einen Grund, warum du die andere Tür benutzen sollst, außer wenn in deinem Herzen Krankheit ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mich und euch davor belohnen und segnen, und euch belohnen für eure Anwesenheit, euch segnen für eure Aufmerksamkeit. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.